Auf welche Weise wurde Maria die Mutter Jesu Christi? Maria wurde die Mutter Jesu Christi einzig durch das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes, wie sie ja so schön beschrieben ist, in der langen Evangelium der Verkündigung, das in vielen Muttergottesfesten gelesen wird. Nicht durch das Tun eines Mannes, es gibt keinen menschlichen Vater für Jesus Christus, ja, die allerseligste Jungfrau Maria gibt dem Sohn Gottes seine menschliche Natur durch großes Wunder, einzigartiges Wunder, dass Gott hier wirkt, dass der Heilige Geist hier wirkt. Das wird immer wieder von den Freimaurern und ihren Wissenschaftlern irgendwie Frage gestellt, sozusagen, dass man sagt, ja, es gibt es ja auch da und dort in der Natur, jungfräuliche Empfängnis bei den Viechern da und dort, und in China hat es schon mal einen Fall gegeben, wo angeblich eine Frau allein ein Kind empfangen hat. Naja, beweisen müsste man es halt noch können, weil ich meine, behauptet ist schon viel worden, und es hat immer wieder Fälle gegeben, wo das behauptet worden ist, eine Parthenogenese, Jungfrauen, Empfängnis, ohne Zutun eines Mannes, nur da, wo man der Sache hat nachgehen können, immer gefunden, dass das Märchen gewesen sind, frei erfunden. Ob es bei den Tieren sowas gibt, bei den Schnecken oder was, das hat ja auf den Menschen keinen Einfluss, dass man sagt, ja, das ist halt dazu gekommen irgendwie, so wie die Rationalisten alle Wunder weg erklären wollen, jedes übernatürliche Eingreifen Gottes. Es bringt keinen weiter. Noch dazu hier, wo es so klar und eindeutig von der Heiligen Schrift und von der Tradition berichtet und gezeigt wird. Die Kirche von Anfang an auch lehrt, dass die Mutter Gottes immer Jungfrau geblieben ist, sowohl bei der Empfängnis als auch bei der Geburt. Gibt es nichts dran herumzudeuten, zu rütteln.